50 languages. 63. 63. Fragen stellen 2. Fragen stellen 2. Ich habe ein Hobby. Ich habe ein Hobby. Ich spiele Tennis. Ich spiele Tennis. Wo ist ein Tennisplatz? Wo ist ein Tennisplatz? Hast du ein Hobby? Hast du ein Hobby? Ich spiele Fußball. Ich spiele Fußball. Wo ist ein Fußballplatz? Wo ist ein Fußballplatz? Mein Arm tut weh. Mein Arm tut weh. Mein Fuß und meine Hand tun auch weh. Mein Fuß und meine Hand tun auch weh. Wo ist ein Doktor? Wo ist ein Doktor? Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. Ich habe auch ein Motorrad. Ich habe auch ein Motorrad. Wo ist ein Parkplatz? Wo ist ein Parkplatz? Ich habe einen Pullover. Ich habe einen Pullover. Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans. Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans. Wo ist eine Waschmaschine? Wo ist die Waschmaschine? Ich habe einen Teller. Ich habe einen Teller. Ich habe ein Messer, eine Gabel und einen Löffel. Ich habe ein Messer, eine Gabel und einen Löffel. Wo sind Salz und Pfeffer? Wo sind Salz und Pfeffer? Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.